Und was wirst du von deinem Schmerz erinnern? Eine Reihe naiver Versuche, dich zu zerstören. Dich, der aus Liebe für ihre Intrigen eintrat. Dich, dessen Weisheit oder Eingebung die meine war. Wie Holzhäuser vom Sturm hinweggerissen, wirst du jene entlarven, die dich verletzen wollten. Wegen deines Wissens über Lebende und Tote. Wegen der Gewissheit meiner Auferstehung. Du wirst die Absichten der Menschen offenbaren und das purpurne Siegel öffnen, das sie schützt. Mit meinem silbernen Mantel wirst du Dämonen verwandeln und die Liebe feiern, die die Sphären mir erweisen. Du wirst heilen, wer seine Fehler bereuen soll und den Schmerz beenden, der die Eden erreichten quält. Seinen sanften Tod den Kranken schenken, mit dir endet die Gier nach dem Leben. Niemand wird doch nur deinen Schatten verletzen. In der Erhebung des Heiligen Geistes, ich bin stets bei dir, denn mit deinem Leben singst du mit allen Engeln meine Herrlichkeit. Vom Sturm hinweggerissen wirst du jene entlarven, die dich verletzen wollten. Wegen deines Wissens über Lebende und Tote, wegen der Gewissheit meiner Auferstehung. Du wirst die Absichten der Menschen offenbaren und das purpurne Siegel öffnen, das sie schützt. Mit meinem silbernen Mantel wirst du Dämonen verwandeln und die Liebe feiern, die die Sphären mir an mir erweisen. Du wirst die Absichten der Menschen offenbaren und das purpurne Siegel öffnen, das sie schützt. Mit meinem silbernen Mantel wirst du Dämonen verwandeln und die Liebe feiern, die die Sphären mir erweisen. Du wirst heilen, wer seine Fehler bereuen soll und den Schmerz beenden, der die Eden erreichten quält. Deinen sanften Tod den Kranken schenken, mit dir endet die Gier nach dem Leben. Niemand wird auch nur deinen Schatten verletzen. In der Erhebung des Heiligen Geistes, ich bin stets bei dir, denn mit deinem Leben singst du mit allen Engeln meine Herrlichkeit. Schatten verletzen in der Erhebung des Heiligen Geistes. Ich bin stets bei dir, denn mit deinem Leben singst du mit allen Engeln meine Herrlichkeit.